إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. So, wir machen inshallah weiter mit unserem Fiqh-Unterricht. Und das letzte Mal haben wir über die Erkan im Salah, im Gebet gesprochen. Über die Erkan ist ja, über die Rücken. Erkan ist Mehrzahl von Rücken. Über die Säulen. Wir haben gesagt, das sind 14 Stück. Und heute sprechen wir, bi'idhnillah, über die Wajibat. Das bedeutet über die Pflichten im Gebet. Über die Pflichten im Gebet. Die Pflichten im Gebet sind 8. Es gibt 8 Pflichten im Gebet. Und wir haben gesagt, die Erkan sind 14. Die erste Pflicht ist, dass man alle Takbirat spricht. Das heißt, jeden Takbir spricht, also jedes Mal Allahu Akbar spricht, außer Takbiratul Ihram. Alle anderen Takbirat zählen zu den Pflichten. Takbiratul Ihram, der Öffnungstakbir, zählt zu einer Säule. Und alle anderen Takbirat zählen zu Pflichten. Und wann spricht man jedes Mal ein Takbirat? Die heißen Takbiratul Intiqal. Das heißt, ein Takbir, der einen von einer Bewegung oder von einer Position zur nächsten bringt. Das heißt, jedes Mal spricht man Allahu Akbar, wenn man von einer zur anderen Position will. Außer, wann? Bei Sami Allahu Liman Hamida. Das heißt, jedes Mal sagen wir Allahu Akbar und das ist eine Pflicht. Und wenn man jetzt erstmal sagt, letztes Mal haben wir über die Säulen im Gebet gesprochen, jetzt sprechen wir über die Pflichten. Was ist eine Säule und was ist eine Pflicht? Was ist der Unterschied zwischen einer Säule und was ist der Unterschied zwischen einer Pflicht? Okay. Der Unterschied ist, eine Säule kann nicht weggelassen werden. Auf gar keinen Fall. Und kann nicht durch eine durch Sujud al-Sahu, das heißt durch Sujud der Vergesslichkeit, wieder gut gemacht werden. Ein Rukun geht, eine Säule kann da, kann nicht so wieder gut gemacht werden. Eine Pflicht schon. Eine Pflicht schon. Wenn man eine Pflicht aus Versehen vergisst, kann man das durch Niederwerfung der Vergesslichkeit wieder gut machen. Ein Rukun nicht. Wenn man sich daran erinnert, dass man einen Rukun vergessen hat, muss man dorthin zurückkehren. Ja? Und dieser Takbir ist für jeden. Sowohl für den Imam, als für den Ma'mum und für den, der alleine betet. Ja? Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Imam Takbir macht, dann macht das Gleiche. Oder dann sagt auch Takbir. Die zweite Pflicht ist, dass man Sami Allahu liman hamida sagt. Das ist die zweite Pflicht. Dass man sagt, Sami Allah Huliman Hamida. Nein, Sami Allahu Liman Hamida. Entschuldigung. Sami Allahu Liman Hamida. Das ist für den Imam und für denjenigen, der alleine betet. Und es gibt eine Meinung, die sagt, es ist auch für denjenigen, der im Gemeinschaftsgebet hinter dem Imam ist. Das heißt, der Imam sagt Sami Allahu Liman Hamida und der in der Gemeinschaft sagt das auch, das ist eine Meinung. Aber man kann es auch weglassen. Aber wenn man alleine betet oder als Imam, muss man es sagen. Was ist die stärkere Meinung? Allahu alem, aber wie ich herausgehört habe, ist die stärkere Meinung, dass man es weglässt. Aber Allahu alem. Und wann sagt man es? Nachdem man vom Ruku hochkommt. Wird man vom Ruku hochkommt. So wird es in Muslim und Bukhari überliefert. Und es gibt die Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Imam Sami Allahu liman hamida sagt, so sagt Rabbana wa laka alhamd. Ja, und das ist auch schon die dritte Pflicht, dass man sagt Rabbana wa laka alhamd oder Rabbana laka alhamd. Ohne dieses, das kann man weglassen. Gibt's, beide sind sahih. Und das ist egal für wen, ob man alleine betet, in der Gemeinschaft oder als Imam. Oder halt hinter dem Imam in der Gemeinschaft. Und der Beweis ist der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er sagte, wenn der Imam sagt, Allah erhört den, der ihn lobpreist, also wenn der Imam sagt, Sami Allahu liman hamida, Allah erhört den, der ihn lobpreist, dann sagt, Rabbana wa laka alhamd, unser Herr, und dir sei aller Preis. Ja, Sami Allahu liman hamida bedeutet, Allah erhört den, der ihn lobpreist. Den, der ihn lobpreist, und Rabbana wa laka alhamd bedeutet unser Herr und dir sei aller Preis. Auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist sehr gut und schön, wenn man das weiß, er sagte, dem, dessen Aussage mit denen der Engel zusammenfällt, werden seine vergangenen Sünden vergeben. Den, dessen Aussage mit denen der Engel zusammenfällt, seine früheren Sünden werden ihm vergeben. Und wie gesagt, was bedeutet Sami Allahu liman hamida? Allah hört den, der ihn lobpreist. Und Rabbana wa lakal hamd heißt, unser Herr und dir sei aller Preis. Die vierte Pflicht ist, die vierte Sache ist, dass man sagt, Subhana Rabbiyal Azim. Ja, im Ruku. Sagt man, Subhana Rabbiyal Azim. Fi Ruku, im Ruku. Das bedeutet, vollkommen ist mein Herr, der Vorzügliche, beziehungsweise Subhan bedeutet vollkommen oder frei von allen Mängeln, unabhängig von allen Fehlern, Freiheit, dass man Allah subhanahu wa ta'ala Freiheit bezüglich allen Mängeln und Fehlern zuschreibt, dass man sagt, Allah ist frei von diesen ganzen Sachen. Auch wenn ihr zum Beispiel Subhanallah bedeutet auch, dass man sagt, Preis sei dir, O Allah. Oder wenn man zum Beispiel eine Sache hört, die Allah nicht gebührt, wie zum Beispiel die Christen sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Sohn hat, dann sagen wir Subhanallah. Dann sagen wir, Allah ist frei von diesen Mängeln. Subhan, er ist Subhan davon. Die fünfte Pflicht ist, dass man im Sujud Subhana Rabbiyal A'la sagt. Im Sujud, wenn die Stirn auf dem Boden ist, sagt man Subhana Rabbiyal A'la. Das bedeutet, wie vollkommen ist mein Herr, der Allerhöchste. Wieder Subhan, ja, weit entfernt, frei von allen Mängeln. Und Al-A'la ist der Allerhöchste. Ja? Subhane Rabbi, mein Herr. Subhan ist mein Herr. Al-A'la, der Allerhöchste. Wenn man natürlich all diese Sachen weiß, während man betet, betet man viel besser und mit mehr Khushu, mit mehr Demut, als wenn man das einfach runterrattert und einfach auswendig gelernt hat. Und diese Sache, dass Subhana Rabbi al-Azim und Subhana Rabbi al-A'la, wurde beide jeweils von 7 Gefährten überliefert. Das wurde von 7 Gefährten überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es im Ruku und im Sujud jeweils 3-mal sagte. Und uns reicht, wenn es von einem Gefährten authentisch überliefert wurde. Aber es wurde von 7 überliefert. Die 6. Pflicht ist, dass man Rabbi Ghfirli wann sagt? Beine Sajdatain. Zwischen den 2 Sajda. Sagt man Rabbi Ghfirli. O mein Herr, vergib mir. Das kann man einmal, zweimal oder dreimal sagen. Einmal ist natürlich Minimum. Wir sprechen von der Pflicht hier. Was besser ist, das kommt in Jannah. Also man sagt Rabbi Ghfirli zwischen den 2 Niederwerfungen. Die 7. Pflicht ist der erste Tashahud, also die Rezitation des ersten Tashahud. Denn es wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er immer nach 2 Rak'ah At-Tahiyyat rezitierte. Ja, dass er immer At-Tahiyyat rezitierte. Achte und letzte Pflicht ist El-Julusu Lehu, das Sitzen für den ersten Tashahud, dass man im ersten Tashahud sitzt. Das sind die acht Pflichten, die ihr wissen müsst. Weil, warum muss man den Unterschied, was ist jetzt wichtig, dass man den Unterschied zwischen Rukun und Pflicht kennt? Ganz einfach, dass man weiß, eine Pflicht kann ich flicken mit den Niederwerfungen, mit den zwei Niederwerfungen der Vergesslichkeit. Ein Rukun kann ich nicht damit flicken. Da muss man sich dann anders verhalten. Aber dazu werden wir kommen in den nächsten Unterrichten. Und jetzt werden wir über At-Tahiyyat sprechen. Über At-Tahiyyat, die Bedeutung von At-Tahiyyat. Weil viele Muslime rezitieren das, seit sie klein sind, haben das einmal auswendig gelernt, mit 5, 6 Jahren meistens, und können das seitdem, aber wissen so gut wie gar nicht, was es bedeutet, oder teilweise, ja, im Idealfall natürlich, wissen sie es, aber meistens ist das nicht der Fall. Deswegen sollte man wissen, das sind alles Lektionen von den notwendigen Dingen, die man wissen muss. Deswegen sollte man diese notwendigen Dinge, die man wenigstens fürs Gebet braucht, oder die Kalima, also Kalima Tushahada, ja, das Glaubensbekenntnis, all diese Dinge sollte man wissen, was es bedeutet. Und die notwendigen Dinge, die man im Gebet braucht, wie die kleinen Suren, wenn man die nur kann, dann soll man wenigstens wissen, was die bedeuten. Und das gehört schon zu den Dingen von der Religion, dass man weiß, was die Fatiha bedeutet, dass man weiß, was Surah Falaq, Nas, Ikhlas und so weiter bedeutet, oder Subhan Rabbi al-Azim und so weiter. Ich sage nicht, dass das Gebet nicht angenommen wird von demjenigen, der es nicht weiß, aber ja, es gehört sich nicht, wenn du stirbst und Allah allem, was mit dir sein wird, wenn du stirbst und du weißt nicht mal, was Surah Fatiha bedeutet. Oder du hast dein Leben lang 50 Jahre At-Tahiyyat rezitiert, und du weißt nicht, was es bedeutet. Das ist schon verwundernswert. Weil du würdest ja auch nicht irgendwas unterschreiben, wo du nicht weißt, was da drin steht. Ja? Deswegen, damit wir inshallah von denen gehören, die wissen, was das bedeutet, deswegen wollen wir uns das jetzt anhören oder ansehen, damit dann diejenigen, die vielleicht, hier inshallah nicht, aber vielleicht, wenn jemand das nicht wusste, dann soll nach diesem Unterricht das inshallah sich ändern. Erstmal muss man wissen, es gibt verschiedene Versionen von At-Tahiyyat. Es gibt verschiedene Versionen und alle sind authentisch. Alle sind, also nicht, ich weiß jetzt nicht jede Version auf dem Markt, aber die Versionen, die ich im Kopf habe, die sind alle authentisch. Und viele davon könnt ihr in dem Buch von Sheikh Albani rahimahullah finden, wo das Gebet des Propheten beschrieben ist. Das Gebet des Propheten vom Anfang bis zum Ende oder vom Takbir bis zum Taslim heißt das, irgendwie so. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr, sehr bekannt. Und dort sind sehr viele Dua, alles was der Prophet s.a.w. im Gebet benutzt hat, ist dort beschrieben. Und deswegen ist es auch besser, mehrere zu lernen. Ja, weil der Prophet s.a.w. hat auch mehrere benutzt und nicht nur wie wir, dass wir immer nur die eine rezitieren oder die bekannteste, die wir beigebracht bekommen haben und die nur können. Weil erstens folgt man dann auch der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und zweitens wird es dann auch nicht so langweilig und man macht das mit mehr Khushu, weil man dann mehr nachdenkt, ah guck mal, das heißt das, wenn man natürlich immer weiß, was das jeweils bedeutet, dann ist das besser. Und wir wollen ja diese Khushu im Gebet bekommen, deswegen müssen wir dann auch diese Wege gehen. Und das Gebet auszuschmücken, ist sehr vortrefflich und sehr gut. Das ist eine sehr lobenswerte Tat, dass man das Gebet mit den verschiedenen Adhkar, mit den verschiedenen Gedenken an Allah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt hat, dass man das damit ausschmückt. Und alle versucht, auswendig zu lernen. Der Text von At-Tahiyyat ist wie folgt. Er ist bekannt, ihr kennt es. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich lese es auch sofort im Deutsch, aber danach gehen wir es langsam durch. Also in dem Buch von Sheikh Albani ist es im Deutschen so übersetzt. Alles Lob, alle Gebete und reinen Worte gebühren Allah. Friede sei mit dir, o Prophet, und auch die Gnade Allahs und sein Segen. Friede sei mit uns und den rechtschaffenen Dienern Allahs. Ich bezeuge, dass niemand außer Allah das Recht hat, angebetet zu werden. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Weiter geht es dann mit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Und dann kann man sagen Allahumma barik oder wa barik. Ja? Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. O Allah, sende Muhammad heil und der Familie Muhammads, wie du Ibrahim und der Familie Ibrahims heil gesendet hast. Du bist tatsächlich der zu Preisende, der Rühmenswerte. O Allah, segne Muhammad und die Familie Muhammads, so wie du Ibrahim und die Familie Ibrahims gesegnet hast. Du bist tatsächlich der zu Preisende, der Rühmenswerte. Jetzt kommen wir zu der Bedeutung schrittweise. Weil die arabische Sprache ist eine sehr umfangreiche Sprache. Es gibt Wörter im Deutschen, wo es in der arabischen Sprache bis zu 40, 50, 80, 100, 200 Wörter gibt. Zum Beispiel das Wort Löwe im Deutschen. Wie viele Wörter kennt ihr für das Wort Löwe im Deutschen? Im Arabischen gibt es 40 dafür, für das Wort Löwe im Arabischen. Und deswegen kann man nicht zum Beispiel Ettehiyat mit einem Wort im Deutschen übersetzen. Das ist schwer. Deswegen muss man umso wenn man die ganzen Bedeutungen kennt, dann sieht man erstmal die Größe dieses Wortes. Oder diese Schlagkraft, sage ich mal, von diesem Wort. Und das geht dann immer leider in den deutschen Text immer so ein bisschen verloren. Und umso mehr Wörter es für eine Sache in der arabischen Sprache gibt, desto mehr Wichtigkeit hat diese Sache. Ist ja logisch, wenn eine Sache nur ein Wort hat, kann es nicht so wichtig sein, wenn es für ein Wort 200 Wörter gibt. Ja? Für das Wort Schwert im Arabischen gibt es sehr viele Wörter. Für das Wort Qiyama, ja, also dem Tag des Gerichts, gibt es sehr viele Wörter im Arabischen. Wir alleine kennen schon sehr viele. Al-Qiyama oder As-Sa'a. Viele Sachen. Ich kenne sehr viele, wenn wir das Sacha und so weiter. Sehr viele Wörter kennen wir dafür. Wenn wir nur lesen, dann wissen wir, damit ist Qiyama gemeint. Und deswegen kommen wir zu der Bedeutung schrittweise. At-Tahiyyat bedeutet, dass man Allah vergrößern will. Nicht im Sinne von physisch jetzt, dass man ihn, sondern ihn lobpreisen, hochmachen will. Mit den Worten jetzt, ja? Und dass man sagt, alle Worte, die Frieden oder Herrschaft, also Souveränität, Autorität und Ewigkeit beinhalten, gebühren Allah ganz allein. All das gebührt nur Allah. Damit, das ist alles mit Ettehiyat gemeint. Auch ist damit gemeint, nur die Herrschaft gebührt oder gehört Allah. Nur das Königtum gehört nur Allah. Die Unabhängigkeit oder Freiheit, Unabhängigkeit von allen Mängeln, Freiheit von allen Mängeln, von allen Fehlern oder schlechten Dingen, Freiheit von allen schlechten Dingen, gebührt nur Allah, niemand anderen. Alle Segnungen gebühren Allah, nur er verdient sie alle. Alle Verbeugungen, Niederwerfungen, alle Existenzen gehören und gebühren nur Allah allein. Und all diese Bedeutungen sind eingeschlossen in dem Wort At-Tahiyyat. Das ist eine umfassende Bedeutung von At-Tahiyyat. Deswegen, wenn ihr nächstes Mal sagt At-Tahiyyatu, dann kommt das schon anders, als wenn ihr es jetzt vielleicht gesagt habt. Und dann sagt, Ettehiyatu lillahi. Nur für Allah. All diese Sachen, das Königtum, Freiheit von allen Fehlern, die Herrschaft, all das. Ihr sagt nur, Ettehiyatu lillahi. Und ihr habt so eine große Sache gesagt. Und das ist wichtig zu wissen, denn wir müssen darüber nachdenken, was wir rezitieren. Wir müssen darüber Tafakkur machen, nachdenken. Und das gibt mehr Khushu im Gebet. Und das ist unser Ziel, Khushu im Gebet. Weil das ist ein Anzeichen der Gläubigen und wir wollen ja zu denen gehören. Und wenn man es langsam rezitiert und nicht einfach runterrattet, dann kann man auch besser darüber nachdenken. Also wenn man dann sagt, Ettehiyatu lillahi, dann sagt Ettehiyatu alles Lob, alle Begrüßungen, jede Existenz, jede Niederwerfung, Verbeugung, Freiheit von allen Fehlern, Königtum, Herrschaft, alles gebührt nur dir, O Allah, nur dir allein, keinem anderen. Nur du bist in dieser Position, kein anderer. Nur du allein. Und nur du verdienst es. Weiter sagt man, As-Salawat. Das bedeutet, alle Bittgebete, die die Majestät Allahs verherrlichen, weil er das volle Recht darauf hat und keiner außer ihm sie wert ist. Also man schickt die ganzen Bittgebete, die die Majestät Allahs verherrlichen, gebühren auch nur ihm, nur er hat das Recht darauf. Dann At-Tayyibat, das heißt alle guten und reinen Worte, die geeignet sind, Allah zu preisen und nicht die, mit denen Könige grüßt werden und die seinen Eigenschaften widersprechen. Das steht im Fathul Bari. Und alle guten Taten gebühren auch nur Allah. Das sagt man mit diesem At-Tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Man ruft, also man schickt Assalam alayka auf dir, o Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber sagt man das zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder zu Allah? Zu Allah sagt man das. Weil hier kann ein ganz großer Fehler gemacht werden, dass man sagt Assalamu alayka. Alayka heißt ja auf dir. Aber man betet zu Allah, dass Allah diese Salam zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam schickt oder sendet. Das heißt, man ruft Allah an, dass er subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Friede und Sicherheit verleiht oder gewährt. Und dass er subhanahu wa ta'ala ihn, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, davon fernhält oder dass er ihn davon sicher macht vor jeder abwertenden Sache. Das bedeutet Assalam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. All diese Dinge sind Dua zu Allah für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann Assalamu alayna. Das gleiche wieder auf sich selbst und uns. Assalamu alayna auf uns. Ja? Man bittet nun für Salam von Allah, für sich selbst. Nicht nur für sich, sondern sonst würde man sagen, Assalamu alayni. Assalamu alayna, wir. Das heißt, man bittet wieder um Friede und Sicherheit vor dem Übel und dem Schlechten, dass er, subhanahu wa ta'ala, dass er uns davor bewahrt, vor dem Schlechten, und dass er uns diese Frieden und Sicherheit gewährt. Und man bittet für وَعَلَىٰ إِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. Und man bittet für alle rechtschaffenen Diener. Für alle rechtschaffenen Diener bittet man das auch. Also diesen Salam. Und wenn man so bittet, bittet man für alle rechtschaffenen Diener. Im Himmel und auf der Erde, egal wo, für alle. Und jeder, der so bittet, bittet für alle. Das heißt, jeder Muslim ist mit dem Bruder, egal wo er ist, wenn du zu den rechtschaffenen Dienern gehörst, so bittet er auch für dich. Und dann, Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Oder ich bezeuge, dass niemand außer Allah das Recht hat, angebetet zu werden. Egal wie man es sagt, wichtig ist die Bedeutung, dass man bezeugt, dass kein anderer der Anbetung würdig ist, außer wer? Nur Allah ist der Anbetung würdig. Sonst keiner. Diese Sache muss man bezeugen. Das ist der Sinn. Ob man jetzt sagt, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Oder ob man sagt, ich bezeuge, dass niemand außer Allah angebetet werden darf. Das spielt nicht jetzt die große Rolle. Die wichtige Rolle ist, dass man verstanden hat, was man sagt. Dass man ganz klar sagt, niemand hat das Recht, außer Allah angebetet zu werden. Dieses Recht gebührt nur Allah. Dass man weiß, das bedeutet diese Kalima, dieses Wort oder dieser Satz. Weiter, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ein Gesandter, dem was? Gefolgt wird. Ein Gesandter, dem gehorcht wird. Ein Gesandter, dem nicht widersprochen wird. Und das ist ganz wichtig. Wenn man heute zum Beispiel eine Sache sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat so gesagt, und viele Muslime sagen heute, ja, das kann zwar so sein, aber meiner Meinung nach, das ist zu extrem, oder ich finde, und im Islam gibt es kein Ich finde. Und im Islam gibt es keine Meinungsfreiheit. Es gibt keine Meinung im Islam. Es gibt nur eine Meinung. Und das ist die Meinung von Allah und seinem Gesandten. Damit meinen wir nicht in Fiqh. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber wenn man jetzt über Fundamentale, über Usul-Dinge spricht, gibt es nur eine Meinung. Da gibt es nicht zwei Meinungen. Da gibt es nicht, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn die sich trennen, also Mann und Frau trennen sich, und das Kind gehört zum Vater nach 2 Jahren, wenn das Kind über 2 Jahre alt ist. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, wenn der Vater jetzt voll der Abgeirrte ist oder keine Ahnung, ein Drogensüchtiger, das ist was anderes. Da bin ich auch kein Gelehrter für. Aber wir sprechen vom Allgemeinen. Der Prophet sagt, das Kind gehört zum Vater. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, aber die Mutter, ein Kind braucht doch die Mutter und hast du nicht gesehen. Ja, der Prophet hat so gesagt und fertig. Da gibt es auch nichts mehr zu diskutieren. Und wir diskutieren auch nicht mit den anderen. Als einmal Hassan al-Basri, welche von Ahl Bidah waren das, glaube ich, kamen die zu ihm und haben gesagt, wir wollen mit dir über unsere Religion diskutieren. Da hat er gesagt, ihr wollt mit mir diskutieren? Gibt es nichts zu diskutieren. Ich kenne meine Religion. Es gibt nichts mit euch zu diskutieren. Es gibt keine Diskussion. Es gibt keine Meinung und fertig. Der Prophet hat so gesagt und das war's. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran. Sie sind nicht vorher Gläubige, bis sie was? Dich zum Schiedsrichter über ihre Streitigkeiten machen. Und wann noch? Und nicht danach oder keine Ahnung. Oder zusätzlich noch, es wäre schön, wenn. Nein, und wenn dein Urteil, dann, wenn sie mit deinem Urteil zufrieden sind und in ihren Herzen kein Dings haben. Groll dagegen. Dann sind sie Gläubige. Was bedeutet das? Das bedeutet erst dann, wenn der Prophet so und so gesagt hat, dann hast du das gemacht. Dann machst du das. Und ein Gesandter, der geehrt wird. Oder und ein Gesandter, der geehrt wurde, ein Sklave Allahs zu sein. Und das ist unser höchstes Ziel, was wir in dieser Dunya erreichen wollen. Schaut mal, es gibt Menschen, die sind Sohn von einem König oder Sohn von einem Minister und der wächst auf mit viel Geld, mit alles, der kann alles machen, was er will. Der, also geldtechnisch jetzt. Der hat keine Geldprobleme. Wir können das vielleicht niemals erreichen, was der hat. Wie viele Autos der fährt oder wo der überall. Wenn der sagt, der macht eine Weltreise, der geht, der fragt nicht, wie teuer das ist. Der geht einfach, der bezahlt sogar noch mehr, dass er seine Ruhe hat von den anderen abgeirrten Leuten. Also in seinen Augen jetzt. Das können wir vielleicht nicht erreichen. Aber was jeder Mensch erreichen kann, wenn er natürlich klaren Verstandes ist, egal ob reich oder arm, und deswegen, das ist die Fairness des Islams, dass er nicht geschickt wurde für die Reichen oder nur für die Armen oder für die Schwarzen oder die Weißen oder die Großen oder die Türken oder die Dicken, Kleinen, Dünnen, Bosnier, Marokkaner. Der Islam wurde für alle geschickt und alle fangen im Startblock an. Und jeder kann dieses Ziel erreichen, Abdullah zu sein. Ja, ein Diener Allahs. Und das ist das höchste Titel, was wir bekommen können. Mehr kannst du nicht schaffen in dieser Dunya, als ein Diener Allahs zu sein. Das ist das höchste, mehr als König. Mehr als König der Welt ist das. Wenn du am Tag des Gerichts kommst und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu dir, du bist Abdullah. Das ist für uns, dann ist für uns Khalas. Das wollen wir. Diese ganzen anderen Sachen, schön, wenn man das hat, sage ich nichts gegen. Wenn man ein König ist und ein guter König ist. Das ist eine sehr gute Sache. Ja? Das ist was Gutes. Aber können wir das erreichen? von uns kann keiner mehr realistisch gesehen König werden. Aber jeder von uns kann Abdullah werden. Und deswegen auch ein Gesandter, der geehrt wurde, ein Sklave Allahs zu sein. Und dem wir folgen, dem wir nicht widersprechen. Und wenn wir diese Sachen machen, dann können wir auch Diener Allahs werden. Weiter, Allahumma salli ala Muhammad. Man bittet Allah darum, dass sein Heil, sein Lob auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Wa ala und auf Ali Muhammad. Auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Al, seine Familie. Wer ist die Familie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Damit ist Bani Hashim gemeint, der Stamm von Hashim. Bani al-Muttalib, der Stamm Muttalib, und seine Frauen. Ja? Diese Nachkommen, also dieser Stamm und diese Nachkommen. Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. So wie du Ibrahim und seiner Al und seiner Familie heil gesendet hast oder geschenkt hast. Wer ist die Familie von Ibrahim alayhi salam? Das sind die Gläubigen von seinen Nachkommen. Und das sind wiederum die Propheten. Und der Beste von ihnen ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt wieder auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch nochmal. Innaka hamidun majid. Innaka, wahrlich du. Also mit Sicherheit, du, also zu Allah, wahrlich du, oder tatsächlich, du bist der zu Preisende, der Rühmenswerte, dem Ruhm gebührt, den man verherrlichen, verehren muss. Allahumma barik ala Muhammad. O Allah, sende Muhammad Heil und dein Segen, barik, ja, dein Segen. Wa ala ali Muhammad und der Familie Muhammads. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Wie du Ibrahim und der Familie Ibrahims Heil oder Segnungen gesendet hast. إنك حميد مجيد. Du bist tatsächlich der zu Preisende, der Rühmenswerte. Ja. Danach, und das ist sehr wichtig, wir werden sehen, wie wichtig das ist, danach macht man Dua, sucht man Zuflucht bei Allah vor vier Dingen. Und das ist eine bekannte Sache. Zum Beispiel wurde bei den Bosniern und bei den Türken wird es nicht anders sein. Danach sagt man, dass man danach sagt, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Aber diese Sache ist eine Dua, die nicht so wichtig ist wie diese. Wir sagen nicht gut, das ist eine Dua, sahih, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und die kann man ruhig danach machen. Aber diese Dua ist viel wichtiger. Warum? Oder dieses Zuflucht suchen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde authentisch überliefert, dass er das, ich habe gehört, das muss ich nochmal recherchieren, bis nächstes Mal kann ich das recherchieren, dass er das, wie, soweit ich meine, in jedem Gebet gesagt hat. Aber ich werde das recherchieren. Und er sagte, Allahumma inni, O Allah, ich, inni a'udhu bika, ich suche Zuflucht bei dir, bika, bei dir. Vor was? Min adhabi jahannam. Vor der Strafe, vor dem Adhab, vor der Strafe in Jahannam. In einer anderen Version sagen welche zuerst? Min adhabi al-qabr. Vor der Strafe im Grab, vor dem Adhab im Grab. Aber beide sind sahih, ob ihr so rum anfängt oder so. Aber in Sheikh Albani, sein Buch, fängt er so an. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. O Allah, ich suche wahrlich Zuflucht bei dir vor der Strafe des Höllenfeuers. Wa min adhabi al-qabr, und vor der Strafe im Grab. Wa min fitnati al-mahya wal-mamat, und vor den Versuchungen, vor den Fitan, vor den Fitna, vor den Versuchungen des Lebens und des Sterbens. Wa min fitnatil masih ad-dajjal. Eine andere Version, wa min sharril masih ad-dajjal. Wa min sharri masih ad-dajjal. und vor dem bösen Sherri oder Fitna und vor den Versuchungen des falschen Messias, vor dem Dajjal. Und danach kann man Dua für sich selbst machen, mit dem, was einem einfällt, beziehungsweise was der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, auch sogar dieses Freiwillige, hat er uns auch Beispiele gegeben, und das sind wieder die besten Beispiele. Aber zu dieser Dua, manche Salaf sagten, manche von den Salaf, das heißt von den ersten drei Generationen, sagten, dass diese Dua eine Pflicht des Gebets ist. Nicht eine Sunna, eine Pflicht. Und wenn sie ihre Kinder gesehen haben, dass sie diese Dua nicht machen, haben sie sie nochmal geschickt, dass sie beten, weil sie das Gebet als ungültig ansahen. Deswegen ist das wichtig, vor dieser Sache Zuflucht zu suchen, vor diesen vier Dingen. Und zum Beispiel Freiwillige, die freiwilligen Dua nach diesem Zuflucht, nach diesen Zuflucht suchen vor diesen vier Dingen, kann man sagen, es gibt auch noch andere authentische Überlieferungen, aber weil das kurz ist, könnt ihr euch vielleicht merken oder in dem Buch nachlesen oder vielleicht von mir haben, wenn ihr wollt. Allahumma inni zalamtu. O Allah, zalamtu nafsi zulman kathira. O Allah, ich habe mir selbst viel Unrecht angetan. O Allah, ich habe mir selbst viel Unrecht angetan. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتُ. Und niemand vergibt Sünden außer dir. فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ إِنْدَكَ. So vergib mir und mache die Vergebung als eine Gabe von dir. وَرْحَمْنِي. Und erbarme dich meiner. إِنَّكَ Ente Ghafurur Rahim. Du bist wahrlich der Vergebende, der Barmherzige. Und diese Dua brachte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr bei. Diese Dua hatte Abu Bakr beigebracht. Und auf diesem Hadith, also wegen dieser Dua, ist Ijma. Das steht auch bei den bekannten Hadith-Werken. Und es gibt natürlich noch andere Dua, die man sagen kann. Und wenn ihr diese braucht, oder am besten ist es, wenn ihr euch das Gebet, dieses Gebetsbuch, das gibt es als PDF-Datei im Internet. Das Gebet, wenn ihr einfach eingibt, das Gebet des Propheten, PDF, kommt sofort Nummer 1 bei Google, Nummer 1 von Sheikh Albani, dieses Buch. Dieses lange Buch. Und das ist das Beste, meiner Meinung nach, weil dort die ganzen Fußnoten sind die Beweise sehr stark ausführlich alles erklärt, als in dem kurzen Buch. Wer sich damit mehr beschäftigen will. Und das ist eine sehr gute Sache, wenn man sich erst mit Gebet viel beschäftigt, anstatt mit anderen Sachen. Weil Gebet ist unser Leben. Nach der Shahada, ja. Nicht, dass du mir hier... Und wenn es Verständnisfragen gibt, dann könnt ihr uns schon noch fragen oder andere Sachen. Also entweder